fordert 5,7 Milliarden Dollar für den Bau eines seiner wichtigsten Versprechen im Wahlkampf. Die Demokraten lehnen das ab. Wegen des Streits konnte kein neuer Haushalt verabschiedet werden. Teile der Verwaltung wurden lahmgelegt. Deswegen hat Trump seine geplante Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos jetzt abgesagt. Gestern hat sich Trump zur Grenze zwischen den beiden Vereinigten Staaten begeben, den von Amerika und den von Mexiko. Thilo Kossler in Washington, wie verlief dieser Besuch? Also dieser Besuch folgte doch erkennbar einer Dramaturgie des Weißen Hauses. Donald Trump war bei den Grenzschutzeinheiten im Süden von Texas, direkt an der Grenze zu Mexiko. Er hat sich die Situation dort schildern lassen, er hat sich Drogenpakete zeigen lassen, die von den Sicherheitskräften sichergestellt worden waren. Alles war doch darauf zugeschnitten, die These von Donald Trump zu stützen, dass es sich hier an der Grenze zu Mexiko um eine Krise handelt, um eine Krise der nationalen Sicherheit, auch um eine humanitäre Krise. Und das alles natürlich im Vorgriff auf eine mögliche Ausrufung des Notstandes, den Donald Trump offenbar immer fester in den Blick nimmt. Wie würde ein solcher nationaler Notstand funktionieren? Also zunächst mal hat der Präsident wohl das Recht dazu. Es gibt da viele juristische Unbekannte. Sie werden zurzeit im Weißen Haus geprüft. Aber das würde den Rechtsstaat nicht aushebeln. Es würde nicht das ganze Land tangieren und es würde auch nicht die Grundrechte aushebeln. Es wäre aber gewissermaßen eine gesichtswahrende Lösung. Nicht nur für Donald Trump, sondern auch für die Demokraten in dieser völlig verfahrenen Situation. Auch die Demokraten halten den Notstand möglicherweise hinter vorgehaltener Hand für eine gesichtswahrende Lösung. Donald Trump könnte sagen, ich habe alles versucht, es hat nicht geklappt, die Demokraten schmeißen mir jetzt die Knüppel zwischen die Füße. Er hätte damit die Gelegenheit, den Demokraten wieder die Rolle der Totalverweigerer zuzuweisen. Und die Demokraten könnten sagen, wir haben nicht nachgegeben, wir sind bei unserer Position geblieben. Für diese Mauer von Donald Trump gibt es keinen einzigen Cent. Denn Lindsey Graham, er ist republikanischer Senator aus South Carolina, einer der Vertrauten des Präsidenten, er hat heute gesagt, er sehe keinerlei Chance mehr auf eine Verhandlungslösung. Es könne ja sein, dass irgendjemand in der Lage sei, den Karren noch aus dem Dreck zu ziehen, aber er plädiere dafür, dass nun tatsächlich der Präsident seine Vollmachten voll ausschöpfe und den Notstand ausruft. Das hieß es. Also, wie gesagt, noch prüfen die Juristen des Weißen Hauses diese Option. Wann Donald Trump diesen Schritt geht, das ist weiter unklar, aber er scheint immer näher zu kommen. Er könnte dann ohne parlamentarische Zustimmung Gelder freimachen. Er könnte Gelder freimachen, genau, das wäre beabsichtigt. Das Weiße Haus arbeitet daran, die Einzelheiten schon zu prüfen. Nach Informationen der Washington Post ist offenbar geplant, den 14 Milliarden schweren Fonds des Army Corps of Engineers, das sind die Pioniere, anzuzapfen. Das Geld war ursprünglich für Katastrophenhilfe geplant, für Puerto Rico und für Texas nach den Hurricanes und für Kalifornien nach den Waldbränden. Die Gelder könnten also von Donald Trump umgewidmet werden. Auf diese Weise hätte Donald Trump zunächst einmal freie Hand, um 2,5 bis 3 Milliarden Dollar für den Bau der Mauer symbolisch frei zu machen. Allerdings nur symbolisch. Es würde gar nichts bedeuten im Grunde, denn vermutlich würden die Klagen, die dann sofort einsetzen würden, den Baubeginn umgehend wieder stoppen. Aber es wäre, wie gesagt, ein symbolischer Befreiungsschlag für Donald Trump, um aus diesem Dilemma herauszukommen, in dass er das Land mit seiner Haltung gestürzt hat. Die Republikaner werfen den Demokraten vor, unter Trumps Vorgänger Barack Obama hätten einige von ihnen im Jahr 2013 einen Gesetzentwurf über 46 Milliarden Dollar für eine Reihe von Grenzsicherungsmaßnahmen unterstützt. Geht es den Demokraten um die Sache? Das ist eine wichtige Frage, Herr Heinemann, denn die Republikaner weisen immer wieder darauf hin, wie inkonsequent die Demokraten angeblich seien. Tatsächlich waren sie damals unter einem ähnlichen politischen Druck der Republikaner wie heute. Sie haben seinerzeit im Rahmen eines Kompromisses den Bau von Grenzzäunen zugestimmt in städtischen Gebieten, in Verdichtungsräumen. Diese Grenzzäune sind heute zu sehen, zum Beispiel in El Paso, in Texas oder in Arizona. Aber es ging damals nicht um Mauern, es ging nicht um Betonmauern, es ging nicht um Stahlbefestigungen, sondern es ging um Grenzanlagen. Man redete damals nicht von Abschottung, sondern man redete damals von Grenzsicherung. Und dem verweigern sich die Demokraten ja bis heute überhaupt nicht. Sie haben ja zugestimmt, Donald Trump 1,6 Milliarden Dollar zu bewilligen, um die Grenze weiter zu sichern, auf technologischem Wege oder auf dem Wege von mehr Beamten oder einer besseren Ausstattung. Aber sie sagen, eine Mauer wollen wir nicht haben. Wir wollen dieses Land nicht abschotten. Das ist inhuman und es löst die Probleme nicht, die die Migration bedeutet. Trump hat das Treffen mit führenden Demokraten gestern abgebrochen. Was ist über den Verlauf dieses Treffens bekannt geworden? Naja, also es muss wohl ziemlich unangenehm und hektisch gewesen sein. Es hat zwar Mike Pence, der Vizepräsident, danach behauptet, Donald Trump habe für gute Stimmung sorgen wollen, indem er Schokoladenplätzchen ausgegeben hat. Aber das scheint ihm nicht so recht gelungen zu sein. Er soll Nancy Pelosi direkt gefragt haben, Nancy, wenn ich jetzt den Government Shutdown, die Haushaltssperre aufhebe, bekomme ich dann die Mauer? Und Nancy Pelosi hat gesagt, nein, Sie bekommen die Mauer nicht, Herr Präsident. Und daraufhin hat Donald Trump gesagt, na, dann lohnt es sich überhaupt nicht zu reden. Er hat später getwittert, das war reine Zeitverschwendung, dieses Gespräch. Und damit hat er die Lage weiter eskaliert und genau sich in dieses Dilemma manövriert, aus dem er jetzt vermittels des Notstands versucht, wieder herauszukommen. Wir lernen, auch beim Austeilen von Schokoplätzchen kann man offenbar viel falsch machen. Herr Kössler, gehört dieses Ringen bereits zum Präsidentschaftswahlkampf 2020? Ja, natürlich gehört es dazu. Die Mauer ist eines der zentralen Versprechen, die Donald Trump abgegeben hat, ähnlich wie die Aufkündigung der Handelsverträge, wie die Ankündigung, aus dem Klimavertrag auszusteigen, wie das Versprechen, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu legen. Donald Trump will liefern, koste es, was es wolle. Aber sein Kalkül, die Demokraten unter Druck zu setzen und sie in die Rolle der Totalverweigerer drängen zu können, wenn sie sich sperren, dieses Kalkül ist nicht aufgegangen. Nun wächst der Druck, denn nicht nur auf Donald Trump, der um seine Wiederwahl fürchten muss, der fürchten muss, dass ihm dieser Government Shutdown politisch auf die Füße fällt, sondern auch bei den Republikanern, die wiedergewählt werden wollen im Jahre 2020. 8 republikanische Senatoren haben bereits gesagt, wir wollen, dass der Government Shutdown sofort gestoppt wird und dies natürlich mit Blick auf 2020, den nächsten großen Wahltermin. Unser USA-Korrespondent Thilo Köst.